Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Rettung durch das Rote Kreuz. Kaum eine Organisation ist so bekannt wie das Internationale Rote Kreuz. Beinahe täglich kann man ihre Rettungswagen oder einen internationalen Einsatz im Fernsehen sehen. Denn das Rote Kreuz gibt es nicht nur in Deutschland. Tatsächlich handelt es sich um eine Hilfsorganisation, die sich weltweit um Menschen in Not kümmert und die schon unzählige Leben gerettet hat. Gegründet wurde das Rote Kreuz von dem Schweizer Henri Dunant, der vor 100 Jahren starb. Wann und warum wurde das Rote Kreuz gegründet? Jean-Henri Dunant, der am 8. Mai 1828 in Genf geboren wurde und sich zeitlebens Henry nannte, entstammt einer frommen Familie. Seine einflussreichen Eltern waren Calvinisten und kümmerten sich um Notleidende. Die Mutter betreute Arme und Kranke, der Vater Waisen und Vorbestrafte. Sein persönliches Basiserlebnis hatte Henry Dunant jedoch im Jahre 1859. Am 24. Juni kam er am Städtchen Solferino vorbei, wo Tage zuvor die entscheidende Schlacht zwischen österreichischen und französischen Truppen stattgefunden hatte. Über 35.000 Verletzte und Sterbende lagen noch immer auf den Feldern, da die militärischen Hilfsdienste vollkommen überlastet waren. Der Geschäftsmann Dunant organisierte spontan Helfer aus der Zivilbevölkerung und richtete Behelfshospitale ein. Ausdrücklich wurde bei der Versorgung Verwundeter keine Unterscheidung zwischen den Nationalitäten gemacht. Die Rettungsaktion, für die er später einen Orden erhielt, beeindruckte Dunant tief. 1860 schrieb er ein Buch darüber, ließ es 1862 auf eigene Kosten drucken und verteilte es an einflussreiche Persönlichkeiten. Bei Reisen durch ganz Europa warb er, der viel Charisma entwickeln konnte, für seine Idee. Und die bestand darin, in allen Ländern Hilfsorganisationen zu gründen, die sich auf neutraler und freiwilliger Basis um Verwundete kümmern sollten. Am 17. Februar 1863 kam es dann zur Gründung des Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, das 1876 in Internationales Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, umbenannt wurde. Dunant hatte sein Ziel erreicht. Wie ist das Rote Kreuz organisiert? In der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sind 2010 etwa 97 Millionen Mitglieder aktiv, davon ca. 300.000 Menschen hauptberuflich. Allein das Deutsche Rote Kreuz stellt 4,7 Millionen Mitglieder, hat 400.000 Freiwillige und rund 70.000 Angestellte. Wahrlich imponierende Zahlen. Doch wie ist diese riesige Organisation eigentlich aufgebaut? An ihrer Spitze steht das Komitee, das sich aus bis zu 25 Schweizer Staatsbürgern zusammensetzt. Dann gibt es die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die 1919 gegründet wurde und interne Aktivitäten koordiniert. International ist sie für die Hilfe nach nicht-militärischen Krisensituationen wie zum Beispiel Naturkatastrophen zuständig. Auf Länderebene schließlich sind die nationalen Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz angesiedelt, die in ihrem Heimatland tätig sind. Neben der Verbreitung der Genfer Konvention und der Katastrophenhilfe kümmern sich diese Organisationen oft auch um Rettungsdienste, Altenpflege oder andere Sozialarbeiten. Die 7 Grundsätze der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die 1965 beschlossen und 1986 in die Statuten aufgenommen wurden, sind: Menschlichkeit, Überparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Sie gelten für jeden Vertreter der Organisation und das auf der ganzen Welt. Und was macht das Deutsche Rote Kreuz? Das Deutsche Rote Kreuz wurde 1921 in Bamberg gegründet, lässt sich über verschiedene lokale Vereine aber bis ins Jahr 1863 zurückverfolgen. Es gehört zu den größten Wohlfahrtsverbänden in Deutschland und sitzt heute in Berlin. Seine bekannteste Aufgabe ist der Katastrophenschutz, wozu dem DRK eine Vielzahl leistungsstarker Einheiten zur Verfügung stehen. Von der Wasser- und Bergwacht über Schnelleinsatzgruppen bis zur Rettungshundestaffel. Doch auch der Schulsanitätsdienst und die Organisation von Blutspenden sind unverzichtbar, wie sich überhaupt ein Großteil der DRK-Arbeit auf unspektakulärer Ebene abspielt. So betreibt der Verein immerhin 56 Krankenhäuser. Die Werner-Schule vom DRK in Göttingen unterrichtet Kranken- und Kinderkrankenpflege. Dann gibt es die DRK-Sozialarbeit, die sich an Menschen jeden Alters wendet, sowie die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im DRK. Eine echte Erfolgsgeschichte ist der Suchdienst, den das DRK nach dem Zweiten Weltkrieg aufbaute und der seither mehr als 16 Millionen Menschen zusammenführen konnte. Und natürlich bietet das DRK auch internationale Hilfe an, wobei Schwestergesellschaften in den betroffenen Ländern unterstützt werden. 50 Millionen Euro Spendengelder stehen dafür Jahr für Jahr zur Verfügung. Apropos, das DRK finanziert sich selbst, erhält also keine staatlichen Zuwendungen. Das DRK ist föderal gegliedert. Neben dem Bundesverband unterhält es Landes- und Kreisverbände bis hin zu den Ortsvereinen, von denen es gut 18.400 gibt. Und auch für den Nachwuchs ist gesorgt. Kümmert sich doch das Jugendrotkreuz um alle, die an die Ideen und die Möglichkeiten des DRK herangeführt werden wollen. Alles in allem beachtliche Errungenschaften. Und was geschah mit Henry Dunant? Dunant war zunächst 1864 an jener erfolgreichen Konferenz beteiligt, an deren Ende die erste Genfer Konvention steht. Ein Abkommen, das unerlässliche humanitäre Fragen im Kriegsfall regelt und von 12 Staaten unterzeichnet wurde. Hier konnte auch vereinbart werden, dass das Erkennungszeichen aller Hilfsorganisationen eine Umkehrung der Schweizer Flagge sein sollte. Ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Es ist bis heute gültig. Der rote Halbmond, das Zeichen in nichtchristlichen Staaten, ist seit 1878 anerkannt. Dunant wurde in den folgenden Jahren viel geehrt, vernachlässigte darüber aber seine Geschäfte und ging bankrott. Gut 30 Jahre lebte er in ärmlichen Verhältnissen, verfolgte aber weiterhin seine Ideen. 1895 wurde er wiederentdeckt, gesellschaftlich rehabilitiert und erhielt 1901 für die Gründung des Roten Kreuzes und die Initiierung der Genfer Konvention zusammen mit dem französischen Pazifisten Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis. Am 30. Oktober 1910 ist Jean-Henri Dunant, dessen Ideen bis heute fortleben, in dem kleinen Schweizer Ort Heiden gestorben. Er wurde wunschgemäß ohne den geringsten Aufwand in Zürich bestattet. In einem Brief formulierte er dazu: Ich bin ein Jünger Christi, wie im ersten Jahrhundert, und sonst nichts. Sicher wäre er mit dem aktuellen Motto der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung einverstanden gewesen, das da lautet: Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.